Aus Anlass des 71. Jahrestages der Befreiung Koreas schickte der Präsident des Staates Palästina, Mahmoud Abbas, einen Blumenkorb an den verehrten Genossen Kim Jong-un. Der Geschäftsträger AI des Staates Palästina in der DVK, Ibrahim Abu Mualik, übergab am 12. August einem zuständigen koreanischen Mitarbeiter den Blumenkorb für Genossen Kim Jong-un.